Aufgabe 22. Ich finde, dass die brutalen Spiele für Jugendliche problematisch sind. Auf Menschen zu schießen ist kein Spiel. Auch dann nicht, wenn es nur in einem Computerspiel passiert. Das macht die Spieler aggressiv und ist meiner Meinung nach gefährlich.